1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind ein bisschen verspätet und bitten das zu entschuldigen, aber wir sind ja da und ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt bitte diese Nummer hier 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und jetzt brechen wir einen Rekord. Das ist wirklich sehr spektakulär, finde ich. Bisher war mein ältester Anrufer hier in der Sendung 93 Jahre alt. Das war eine Anruferin. Jetzt begrüße ich sehr herzlich Traute. Und Traute ist 96 Jahre alt. Guten Morgen, Traute. Grüß dich, Domian. Mann, ich freue mich aber. Na sowas. Das finde ich aber ganz spektakulär und toll, dass du mich anrufst. Ja, ich kenne dich ja nun schon sehr lange. Ja. Und fällt mir gar nicht schwer, du zu sagen. Ich hoffe, ich darf auch du zu dir sagen. Ja, natürlich. Ja, gell? Ja. Ja. Und du bist wirklich 96 Jahre alt. Ja, 14 geboren. Boah, Respekt. Ja. Wie geht's dir? No, mein verhältnismäßig geht es mir gut. Ich darf mich eigentlich nicht beklagen. Ja. Ich bin nur gehbehindert, nachdem ich dreimal in meiner eigenen Küche gestolpert bin. Und jedes Mal hat mir Oberschenkel rechts, Oberschenkel halt links und dann nochmal die Oberschenkel gebrochen. Und seitdem gehe ich mit dem Rollator. Ja. Früher war ich sehr sportlich, bin geschwommen und bin auf meine Bäume geklettert und jetzt ärgert mich ständig, dass ich gehbehindert bin. Dadurch ist eben auch vieles nicht mehr möglich, ja, wie im Ort nicht Veranstaltungen teilzunehmen und dergleichen. Aber du hast deinen eigenen Haushalt. Ich habe meinen eigenen Haushalt. Und lebst alleine. Und lebe ganz allein im eigenen Haus. Und morgens und abends kommt eine Hilfe, eine bezahlte Hilfe, also aus einer Volksdeutsche aus Kasachstan, ja, die mir also zur Hand geht. Morgens duscht mich und Mittag mein Essen mache ich selber mit Bofrost. Das, ja, geht wunderbar. Das geht sehr gut, ja, stimmt. Ja. Also abgesehen von diesen Handicaps mit den Beinen, mit dem Gehen. Ja, und geht's die Augen, gut? Ja, die Augen, das ist, da manchmal sage ich, mit den Augen, das ist schlimmer als mit den Beinen. Weil wenn man nicht mehr sehen kann, ich kann nur noch mit einer Lupe lesen. Ah, ja, aber ja, ja, mit der Lupe lese ich noch Zeitung. Vormittag und Nachmittag brauche ich den ganzen Tag, ja, um die Tageszeitung zu lesen. Der Grund deines Anrufes, war das einfach mal so zu erzählen, wie das so mit 96 ist? Oder? Ja. Ja. Ja, also der Grund ist der, dass ich auch meinem Hausarzt neulich gesagt habe, schauen Sie, ich lebe ja doch eigentlich nur, weil Sie mir so viel gute Tabletten geben, gegen meinen hohen Blutdruck und so weiter und so weiter. Mhm. Und normalerweise hätte ich vielleicht schon einen Schlaganfall und wäre schon gestorben. Ja. Aber ich könnte ja nun mal die Tabletten einfach weglassen. Und dann kriegte ich aber einen Schlaganfall. Vor dem habe ich Angst. Ja. Denn wenn man dann zu halbseitig gelähmt ist. Absolut, furchtbar. Aber noch bei Verstand und kann nicht mehr sprechen, also das wäre mir entsetzlich. Das glaube ich, das kann ich gut verstehen und ging mir ganz genauso. Eben. Sag mal, erzähl uns jungen Leuten doch mal. Ja. Ist das schön, so sehr alt zu sein? Meine Güte, also es ist eben so, dass jetzt die Behinderungen das Schöne überwiegen. Man, ja, hat nicht mehr viel Schönes. Ja. Und das, was man noch hätte, eventuell, auf das kann man gerne verzichten, wenn man dafür keine Qualen mehr hätte. Mhm. Bis zu welchem Lebensalter würdest du denn sagen, so auf dein Leben bezogen, war es schon richtig schön und du warst dankbar, dass du so alt geworden warst? Also, dass ich richtig dankbar war dafür, das war vielleicht 85. 85. Aber ich finde, wenn man 90 ist, dann sollte man die Möglichkeit haben, sich das Leben zu nehmen, weil man es ja auch nur aufgrund der Ärzte selber hat. Ich habe meinen Hausarzt gesagt, sie haben die Verantwortung dafür, dass ich überhaupt noch lebe. Mhm. Das können sie ja gar nicht. Sie müssen ja dann auch die Möglichkeit haben, mir einen sanften Tod zu geben, wenn ich wollte. Ja, das darf man nicht. Genau. Ja, das weiß ich selber. Nicht? Das heißt, Raute, wenn du frei entscheiden könntest, würdest du sagen, es langt, ich habe ein langes Leben gehabt. Ja, jetzt aber, wirklich. Aber wirklich. Das heißt, und ich habe eine Nachbarin, die ist 91, die sagt dasselbe. Wir sagen fast jeden Morgen, telefonieren wir uns zusammen, ob wir noch am Leben sind. Ja. Und dann sagen wir jedes Mal, meine Güte, jetzt ist man auch wieder aufgewacht. Am liebsten wäre uns, wir würden dann nicht mehr aufwachen. Das heißt, du hast auch überhaupt keine Angst vor dem Sterben und vor dem Tod? Nein. Nein, nein, wirklich nicht. Ich habe nur Angst vor einem qualvollen Ende. Ja, ja. Das ist ja auch berechtigt, haben wir alle Angst vor. Ja, eben, gell. Ja. Hast du Kinder? Einen Sohn habe ich, der lebt in Berlin. Wie alt ist der? 71. 71, ja, klar. In dem Alter ist der Sohnemann dann auch schon 71. Ja, der ist schon Rentner. Ja. Wie geht's dem Sohn denn? Ja, so viel ich von ihm noch weiß, geht es ihm gesundheitlich ganz gut. Ach so, ihr habt gar nicht so viel Kontakt miteinander. Nein, leider. Warum? Ja. Warum? Ja, meine Güte, das Übliche mit der Erberei. Ach so. Und ja. Wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? Ungefähr. Ja, von Bayern bis nach Berlin. Ach so, du lebst in Bayern und er in Berlin. Ja. Das ist natürlich ein ganz... Ja. Was ich mir auch immer sehr schwierig vorstelle, wenn man sehr alt wird. Ja. Dass eben. So im Laufe der Jahre immer mehr vertraute Menschen um einen herum wegsterben. Ja, das ist es eben. Ich bin ja hier in dieser Kleinstadt, in der ich lebe, verhältnismäßig schon bekannt, gell? Mhm. Aber es sind eben auch wenige, die mich mal besuchen. Ja. Weil ich weiß ja nicht, ich bin eigentlich früher bei Großeltern aufgewachsen. Ja. Und habe immer Interesse gehabt, was alte Leute denken. Hm. Ich habe immer gemeint, ich könnte mir da kostenlos gute Erfahrungen einheimsen. Gell? Das ist leider heute nicht mehr so, ne? Aber das ist nicht mehr so. Und die wollen von uns Alten gar nichts mehr wissen. Das heißt, du bist dann auch wirklich, kann man auch sagen, einsam. Ja, das ist es ja. Ja. Mein ganzer Kontakt ist eben das Fernsehen. Und diese 91-jährige Freundin? Ja, und diese Freundin da, ja. Ja. Und dann noch eine Nichte, die ist noch ganz nett aus der Umgebung. Ja. Wobei, das Fernsehen kannst du ja auch gar nicht richtig genießen, weil du es nicht richtig sehen kannst. Du hörst es dann. Oder wie geht also, das? Also umberufen, toi, nicht? Möge es so bleiben wie jetzt, ja. Kann ich doch noch sehen und hören, Gott sei Dank. Also weil du gerade gesagt hast mit dem Lesen, das geht ja, nur mit der ja. Lupe. Also Fernsehen geht dann Zeitung schon. Zeitung lesen, das geht nicht mehr. Nur die großen Buchstaben noch. Mhm. Und fürs andere, da muss ich also eine scharfe Lupe haben. Mhm. Das ist alles sehr mühsam. Nun sagen ja viele Leute, auch die einen christlichen Hintergrund haben, dass es etwas Sündhaftes ist, sich das Leben nehmen zu wollen. Aber ich meine, wenn ich es doch, ich habe es ja eigentlich nur dadurch, dass die Medizin mich so lange am Leben erhält. Ja, das haben ja viele jüngere Leute auch. Naja, eben. Ja. Aber für dich ist es auch kein moralisches Problem. Wie Nein. gesagt, wenn das möglich wäre, würdest du von heute auf morgen sagen, es langt jetzt, gib mir eine Spritze oder gib mir was und dann. Habe ich schon mehrfach, gell? Ja. Was ist für dich doch trotz allem noch schön? Wo hast du Freude dran? Na, meine Güte, da muss ich schon sehr überlegen. Also eigentlich am besten ist noch das Fernsehen. Das bringt mir viel. Ja. Ich höre vor allem also Diskussionen und Vorträge und also nimmst dann schon teil so am öffentlichen Leben, Gott sei Dank, also über Fernsehen. Kann ich das alles schon. Noch verfolgen, gell? Was hast du früher beruflich gemacht, Raute? Ich habe Abitur. Ja. Und bin danach, weil ich keine Eltern hatte, sondern nur noch die Eltern meines Vaters. Ja. Dann sind die auch gestorben, nicht? Und dann bin ich in die Landwirtschaft gegangen, Aha. weil ich eine Ausbildung wollte, wo ich Unterkunft und Verpflegung hatte. Und da war ich aber nur ein Jahr auf Lehrgütern. Ja. Und dann war ich in Sachsen-Anhalt für die Landjugend zur Förderung. Haben sie da eine Stelle eingerichtet gehabt. Gell? Ah, ja. Und da habe ich 4 Jahre lang also die Landjugend von Sachsen-Anhalt betreut. Mhm. In Reichsberufswettkampf und Lehrfahrten und Kurse und dergleichen. Wenn man fast ein Jahrhundert gelebt hat, das ist ja unglaublich viel, dann hast du ja auch geschichtlich, historisch unglaubliche Sachen erlebt. Also mein größter Dank ist, wie dann meine alte Heimat wieder ins Reich gekommen ist, nicht? Wie die Mauer gefallen ist, das waren ja unvergessliche Momente. Ja. Ich wollte dich gerade fragen, was war die schlimmste Zeit, die schwerste Zeit deines Lebens? Und was war die schönste? Fangen wir mal mit der schwersten Zeit an. Welche Jahre waren das? Ja, da wirst du lachen. Ich habe anderthalb Jahre nach der Geburt meines Sohnes eine schwere TBC bekommen. Das ist eine Lungenerkrankung. Ja. Schwere Lungenerkrankung. Ja, zu einer Frage. Gell? Ja, Tuberkulose. Tuberkulose, ganz schwere Erkrankung. Lungen- und Darmtuberkulose. Und in Wien hat man mich gerettet. Ne? Und also das war die schwerste Zeit. Ich habe aber 3 Jahre gebraucht, gell, um wieder zum Leben zu kommen. Ja. Und das ist natürlich auch für meinen Sohn in seiner Kindheit schlimm gewesen. Das glaube ich. Ja. Was war die schönste Zeit in deinem Leben? Das war die schlimmste Zeit. Und was war die schönste? Und Krieg war außerdem. Ja, natürlich. Und klar. Ich muss sagen, da denke ich noch oft daran, ich habe jeden Abend gebetet, nicht, lieber Gott, lass mich gesund werden, sondern ich habe jeden Abend gebetet, lieber Gott, lass endlich diesen Krieg beendet sein. So, jetzt gestatte die Frage noch, was war die schönste Zeit in deinem Leben? Die schönste Zeit, sie war, wie eigentlich nur 10 Jahre, wie ich mit meinem Mann auch mal eine Reise machen konnte. Und danach dann... Wie alt warst du da ungefähr? Da war ich Mitte 40. Ja. Ja. Traute, würdest du dein Leben gerne nochmal leben, das ganze Leben so wie es war? Ich weiß ja nicht, was ich stattdessen hätte. Nicht? Also wenn es genauso abliefe, wie es jetzt abgelaufen ist, würdest du es gerne nochmal leben? Ich habe nicht den Eindruck, dass ich sagen könnte, es war wert. Nein. Nein, es waren doch zu viel schwere Belastungen und Enttäuschungen dabei. Wie lange ist dein Mann eigentlich schon tot? Ja, seit 1971. Oh, das ist eine lange Zeit. Ja, fürchterlich. Weißt du, was mich total fasziniert, wie klar du sprichst. Du könntest gerne auch jetzt 72 sein oder 70. Wahnsinn. Ich weiß nicht, woher das kommt. Unglaublich. Präsent und klar und sensationell. Ja, ich habe mich immer geweigert, so auf alte Frau zu machen, sondern und dadurch vielleicht, Ja, aber wirklich Respekt. Ja, Domian, also ich muss eben aushalten, jetzt, man weiß nicht, wie lange das noch so weitergeht. Mhm. Ich habe erst gestern zu meinem Hausarzt gesagt, ja, wie lange soll ich denn noch leben? Das bestimmt der liebe Gott, sagt er. Naja, also Traute, ich will dir sagen, meine Meinung ist, dass ich das gut verstehen kann, was du sagst. Eben. Und dass ich das auch okay finde, wenn diese Möglichkeiten bestünde unter strengen gesetzlichen Regelungen. Aber das ist in Deutschland nicht so und das muss man respektieren. Und in die Schweiz zu fahren ist sehr umständlich und sehr teuer. Und dann habe ich auch gehört, dass das ziemlich... Also merkantil dort gehandhabt wird. Ja. Und dass die Urnen in den Zürichsee geworfen werden. Ja, das glaube ich nicht, aber es ist schon alles nicht so würdevoll, wie sich das Und da möchte ich, wenn ich schon sterbe, dass doch die Urne in Simbach hier bei mir zu Hause freigesetzt wird. Gell? So, liebe Traute, jetzt gucke ich auf meine Uhr. Du weißt dass ich hier zeitlich immer beengt bin mit meinen Anrufern. Mensch. Mach weiter so, ich bewundere deine Tätigkeit sehr. Dankeschön. Das ist eine große Ehre, wenn eine so erfahrene Frau mir das sagt. Nein, vielen Dank. Ich bewundere das sehr. Und doch. Ich freue mich sehr und ich bin sehr stolz, dass du hier bei uns in meiner Sendung warst. Wirklich, du bist jetzt, das ist jetzt der Rekord, der absolute Rekord bisher. Ja, danke schön, danke. Alles ja. Gute von Herzen und ja. Möge es dir so ergehen, wie du es möchtest. Ja, denke manchmal an mich, das wäre schön. Das mache ich auf jeden Fall, das verspreche ich dir wirklich, wirklich, das mache ich. Liebe Traute, alles, alles Gute. Dankeschön, tschüss. Wiedersehen, Domian. Ja, auf Wiedersehen, tschüss. Wiedersehen. 0800 220 50 50. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn man so fit geistig ist mit 96, das ist schon eine Gnade. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber die Traute hat ja auch viele relativierende Sachen erzählt, dass man vielleicht auch irgendwann einfach ausgelebt ist, dass man keine Lust mehr hat zu leben und das muss man ja auch respektieren. Kann man ja vielleicht auch sich so ein bisschen vorstellen. So, jetzt bin ich verbunden mit der Sabrina. Die ist, jetzt machen wir aber einen radikalen Alterssprung nach unten. Nicht 20 Jahre, nicht 30 Jahre, nicht 40 Jahre, nicht 50 Jahre, nein, 70 Jahre gehen wir runter. Sabrina ist 22. Guten Morgen, Sabrina. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Das war interessant gerade, was? Mit der alten Dame. Ja, schon. Das finde ich auch. Was ist dein Thema, Sabrina? Ja, also es kommt jetzt ab Sonntag so eine neue Serie auf RTL. Die heißt Medium. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ja, ich habe es aber nur in der Zeitung gelesen, aber ich weiß nicht viel darüber. Ja, also mein Vater ist auch so ein sogenanntes Medium. Dein Vater ist ein Medium? Ja. Das heißt, dein Vater spricht mit Toten? Ja, genau. Also ein Totenmedium? Ja, genau. Der kann, also es gibt so verschiedene Arten, hat er mir erklärt. Man kann die Toten sehen, dann ist man irgendwie hellsichtig. Aber die meisten Leute können wohl, wenn die mit Toten kommunizieren, können die nur fühlen. Also mein Vater ist hellfühlig, heißt das. Also er kann die nur, was heißt fühlen? Sinnlicher nicht fühlen, irgendwie seelisch fühlen, dass die da sind. Ja, also der fühlt halt, wie die sind, aber der hat auch manchmal so einzelne Bilder. Mhm. Aber der sieht die jetzt nicht als Gestalten irgendwo rumstehen. Und was heißt wie kommuniziert er mit ihnen? Er kann ja nicht, spricht er richtig? Redet er dann laut mit denen? Nee, wohl in Gedanken. Also der kann das wohl auch, der macht das noch nicht so lange, erst so seit einem Jahr. Der kann das wohl auch nur machen, wenn er wirklich... Ach so. Seit einem Jahr erst? Ja, der hat halt... Wie alt ist denn der Papa? 52. Und wieso kommt der jetzt gerade seit einem Jahr auf die Idee, das zu machen oder zu können? Ja, also der hat erst mal nur so Bücher halt darüber gelesen und das ist wohl, in England ist das wohl sowas populärer. Also die haben wohl auch so spirituelle Kirchen und sowas. Ja, es gibt sogar Seminare, habe ich gelernt, dass man das lernen kann. Ja, und die hat mein Vater halt auch besucht. In Frankfurt waren die immer. Ach. Ja. Und das kann man einfach, können wir so, wir Hinz und Kunz, wir können das lernen. Theoretisch schon, aber man muss schon so ein bisschen, ja, also spirituell wenn man... Spirituell begabt sein. Ja, schon. Glaubst du ihm das? Also erst nicht, das fiel mir auch schwer und ich habe halt auch gedacht, oh nein, nicht, dass mein Vater jetzt in so eine Sekte kommt oder so. Ja, genau. Aber es sind dann schon so Sachen, also mein Freund zum Beispiel, der ist vollweise, also der hat keine Eltern mehr. Mhm. Und also mein Vater hat dann gesagt, er hätte mit dem Vater meines Freundes Kontakt halt aufgenommen. Mhm. Und hat mir also beschrieben, wie er ihn gesehen hat, wie er ihn halt gefühlt hat und hat immer gesagt, irgendein kleines rotes Sportauto hat er in Verbindung mit dem Vater gesehen. Kein Auto, wo man drin fährt, sondern ein kleines. Mhm. Und dann habe ich das halt meinem Freund erzählt und er glaubt da sowieso gar nicht dran. Dann meinte der noch immer, oh. Ich sag, wie oh. Und ist dann ins Zimmer gegangen, hat so eine verschließbare Kiste geholt und hat ein kleines rotes Sportauto rausgeholt. Mhm. Könnte ja vielleicht sein, dass dein Vater dieses auch mal gesehen hat bei deinem... Na eigentlich, also ich habe es auch noch nie gesehen. Und dann war auch so eine Sache, der hat erzählt, dass die Mutter eine Uhr hatte, eine goldene Uhr, die auf 3:05 stehen geblieben ist. Mhm. Mehr wusste, der weiß auch immer nur so Einzelsachen. Mhm. Und dann war das halt so, dass mein Freund halt gesagt hat, ich habe noch ein Bankschließfach, da habe ich noch so ein paar Sachen halt drin und die wollte ich jetzt mal, also zum Gold, so einem Gold... Ankauf irgendwie genau. Und dann hat er die Sachen rausgeholt und da war eine goldene Uhr drin, die war auf 3:05, die war in einem Bankschließfach. Ich glaube nicht, dass mein Vater irgendwie in eine Bank eingebrochen ist. Eher nicht. Ja. Habt ihr denn gemeinsam, also du und dein Vater, einen Verwandten, den ihr sehr gut kennt und der schon tot, der tot ist? Ja, mein Opa. Der Opa, den hast du auch gut gekannt. Ja, zu dem hatte ich ein sehr, sehr enges Verhältnis. Wie lange ist der tot? Jetzt im Dezember 5 Jahre. Ah ja, gut, dann hast du ihn ja richtig kennengelernt. Ja. Hat denn dein Vater mit dem toten Opa auch gesprochen? Ja, und das, was ich auch so krass fand, mein Vater hat mir halt immer gesagt, wir selber sind unseren Verstorbenen am nächsten, wenn wir schlafen. Mhm. Da sind wir denen so vom Kopf her irgendwie am nächsten. Und ja, man sagt ja auch, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Ja, und ich habe dann wirklich jetzt schon öfter von meinem Opa geträumt und ich habe sonst halt geträumt, dass mein Opa irgendwie, wir hatten immer so Lieblingsblumen-Löwenmäulchen als Kinder, die hat mein Opa immer gepflanzt mit uns und so. Mhm. Und da hat mein Opa die ganze Zeit immer in meinem Traum gesagt, dass ich diese Blumen pflanzen soll, damit er wachsen kann. Damit er wachsen kann. Und mein Vater hat mir dann gesagt, in dieser Welt, da müssen die auch verschiedene Stufen durchleben. Hier zum Beispiel die Mutter meines Freundes, die ist jetzt noch nicht so lange tot und die ist halt durch einen Unfall halt gestorben. Mhm. Und die ist noch sehr verletzt. Der sieht die immer so halb, dass sie halt wie so ein Krankenhausmantel anhat und dass sie da noch sehr gepflegt werden muss, weil sie wohl auch seelisch, bevor die halt gestorben ist, nicht so gut ging und dass sie da halt erstmal aufgepäppelt werden muss, damit es ja besser geht. Da kann man natürlich jetzt drüber lachen und kann sagen, was für ein Märchen, Theater. Man kann aber auch sagen, naja, okay, das empfindet er so, sieht so. Also du glaubst es. Also jetzt mittlerweile schon und da war auch mal so eine Sache, dann meinte mein Vater zu mir, weil wir das halt alle jetzt nicht so glauben, meinte der, geh mal bitte ins Schlafzimmer, also bei meinen Eltern ins Elternschlafzimmer. Mhm. Ich sag, wieso denn? Und der, jetzt mach's einfach. Und ich da reingegangen, ich geguckt, ich sag, hier ist nichts. Mein, jetzt geh bitte raus, schließ die Tür zu und bleib davor stehen. Mhm. Ist okay. Mein Vater ist ins Wohnzimmer gegangen und hat halt irgendwie kommuniziert, weiß ich auch nicht. Und meinte dann, jetzt geh rein. Und dann waren beide Nachttischlampen an. Mhm. Und ich stand davor, das war abgeschlossen, da war keiner drin. Mhm. Ja. Ich meine, es gibt alle verrückten Tricks, ne? Das ist mein Vater. Ich kenne mein Vater ist so ein ganz ruhiger. Was macht dein Vater denn vom Beruf eigentlich? Er ist Beamter. Ja. Ja, ich glaube, eine gesunde und also eine gute Portion Skepsis ist bei all diesen Geschichten sehr angebracht, weil ich glaube, dass da viel Humbug mitgemacht wird. Ja, das schon, aber wie gesagt, wenn mir das irgendwie anders erzählt, würde ich auch sagen, ja komm, aber halt mein Vater, ich kenne meinen Vater ja halt und. Du kannst ihn immer auf die Probe stellen. Du sagst, du hast ein enges Verhältnis zu deinem Opa gehabt. Ja. Geh mal so in deine Erinnerungen rein und überlege, ob es irgendetwas gibt, was nur du von deinem Opa weißt oder was er vielleicht nur dir gesagt hat. Mhm. Irgendetwas, wo du hundertprozentig sicher bist, das weiß sonst kein anderer. Oder was er vielleicht mal mit dir gemacht hat oder vielleicht ein Scherz oder irgendwas, wo du wirklich hundertprozentig sicher bist, das weiß kein anderer Mensch. Und dann soll dein Vater deinen Opa mal fragen, den toten Opa, nach dieser Geschichte, die du meinst. Ja, aber da war auch was zum Beispiel mit meiner Oma, das war ja so eine Sache. Mein Bruder hatte einen Riss in der Hüfte und sollte halt an der Hüfte operiert werden. Mhm. Und der war auch noch privat versichert und so weiter. Und dann ja Uniklinik, Professor, ne, damit wird er operiert und nur das Beste und sowieso. Und das hat mit meiner Oma kommuniziert und hat meine Oma halt gesagt, aufpassen, aufpassen und halt die ganze Zeit gesagt, dass nichts mit der Hüfte, sondern irgendwas anderes die ganze Zeit passiert, was auch an dem seinem Körper ist. Und ja, da haben wir auch gesagt, mein Bruder wird dann operiert. Ja, und jetzt ist bei der OP was schiefgegangen, die haben das Bein falsch gelagert und die haben den Nerven irgendwie gequetscht und jetzt ist dem sein Fuß gelehnt. Oh. Wenn du jetzt damit so konfrontiert bist oder sehr konfrontiert bist durch deinen Vater, gruselt dich das manchmal auch ein bisschen? Ja, also ich hatte am Anfang halt auch immer so ein bisschen Angst, weil wir sind jetzt auch in eine Wohnung hier gezogen, die ist auch auf der Straße von meinen Eltern. Mhm. Und hier hat vorher eine alte Frau gewohnt. Ja. Und die ist hier drin gestorben. Ja. In unserem Schlafzimmer, wo ich jetzt auch gerade stehe. Du wohnst mit deinen Eltern zusammen? Nee, ich wohne auf der Straße von meinen Eltern. Also wir haben da eine Wohnung, mein Freund und ich. Achso, wir ist dein Freund und du. Ja. Hatte ich gar nicht richtig verstanden. Okay. Mhm. Ja, genau. Und ich stehe jetzt auch hier gerade im Schlafzimmer und ich bin hier, also beim Schlafen halt einfach gestorben und sowas. Ja. Da habe ich es auch immer gesagt, so nicht, dass die irgendwie sich bemerkbar gemacht bei nicht dir. irgendwie weiß oder dass sie jetzt irgendwie sauer ist oder keine Ahnung. Ja, dann soll dein Papa mal in die Wohnung kommen und in das Zimmer gehen, wo die alte Frau gestorben ist und soll mal gucken, ob er irgendwas mitbekommen. Ja, aber der meint halt, dass die nicht böse sind, dass sie halt wirklich lieb sind und dass wohl auch Katzen eine sehr hohe Verbindung zu Toten wohl haben. Ah ja. Also, ja, das hört sich alles unglaubwürdig an, aber wenn man wirklich... Was sagt denn deine Mama dazu, dass der Papa plötzlich auf so einem Trip ist? Ja, also die möchte davon eigentlich nichts wissen, weil die hat da selber ziemlich Angst vor so. Ja. Weil halt auch ihr Bruder hat sich wohl auch ihr Bruder hat sich halt umgebracht und sowas und der hat auch mal Sachen über ihn halt erzählt und sowas. Aber wenn sie davon nichts wissen will und auch Angst hat, müsste ihr das doch irgendwie auf die Nerven gehen, dass sein Vater sich so sehr damit beschäftigt. Och, die sind da eigentlich so gegenseitig immer so ziemlich tolerant, also, wer was so macht. Macht dein Vater das einfach nur so oder nimmt er auch schon Geld für so Seancen? Und nee, das wird er auch nie machen. Das macht er nicht. Das ist nicht so einer. Der sagt jetzt nicht, oh, ich mache jetzt einen Verdiener mit Geld oder so. Auf keinen Fall. Ja. Der sagt auch immer, wenn ich gesagt habe, irgendwie, ja, kannst du nicht mal versuchen, irgendwie von meiner Freundin ist auch der Vater ist gestorben, zu dem Kontakt aufzunehmen und sowas. Und kann die da nicht zu dir kommen und mit dir drüber reden? Da meinte er, ja, das will ich erstmal nicht, weil ich bin mir da auch selber ja noch nicht so hundertprozentig sicher, weil der macht's ja auch nur im Jahr. Der hat ja auch selber immer. Wer weiß, wenn der das erst seit einem Jahr macht, wie das in 10 Jahren ist, wenn er das professionalisiert hat, das Ganze, und trainiert hat. Ja, aber der würde da auf keinen Fall Geld verdienen. Wie gesagt, mein Vater, man müsste den erkennen. Das ist ein ganz lieber, ruhiger... Glaube ich dir. Ehemann und... Also, nehmen wir es mal einfach so hin, was du erzählt hast. Du bist auch skeptisch, aber da gab es schon einige Sachen, die haben dich überzeugt oder zumindest sehr stutzig gemacht. Ja. Und wer weiß, vielleicht ist ja wirklich was dran. Man kann es nicht von der Ferne beurteilen. Sabrina, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, herzlich willkommen, Sascha 34. Hallo Sascha. Hallo Domian. Hallo Sascha, dein Thema. Ja, also es ist nicht ganz so einfach. Ich fange mal einfach an zu erzählen irgendwie. Ja. Ich bin Unternehmer, ja, kann man so sagen, wenn man das denn so nennen möchte. Ich komme mal direkt mit der Sprache raus. Ich betreibe Abo-Fallen im Internet. Abo-Fallen? Ja, so würde so ist der gängige Begriff dafür. Das heißt, du versuchst die Leute reinzulegen? Ja, richtig. Also das sind, ich weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen auskennst. Nee, kenne ich nicht. Das sind solche, du siehst auf der irgendeiner Internetseite beispielsweise einen Werbebanner, klickst da drauf, sie haben gewonnen oder Klingelton kostenlos runterladen, solche Geschichten. Mhm. Wo Leute erstmal irgendetwas kostenlos bekommen in der Regel oder Leute suchen nach einem Softwareprogramm zum Runterladen, ja, und kommen dann auf eine Internetseite, wo sie ihre Daten angeben müssen, beispielsweise Straße, Adresse, die ganzen Daten, ja, und übersehen dann, was auch letzten Endes gewollt ist, im Text, dass sie dann, mit einem Abonnement eingehen. Ja, das heißt, gesetzlich ist das sauber, aber es ist moralisch absolut mies. Genau, es ist letzten Endes legal, es ist eine absolute Grauzone. Es gibt natürlich auch da schon einige Urteile in dem Bereich, dass es dann doch abgestraft worden ist, aber es ist schon so, man versucht immer, dass es irgendwo doch legal ist. Was sind denn das für Abos, die du dann den Leuten aufdrückst auf diese Art und Weise? So gesehen bringen den Leuten diese Abos nicht wirklich viel. Das ist beispielsweise dann für ein Softwareportal, um dort dauerhaft Programme runterladen zu können oder Computerspiele. Und was zahlen die dafür? Im Schnitt 200 Euro, also es ist ein 2-Jahres-Abo und dann sind es 200 Euro, die dann auch in einer Summe fällig werden. Und die kriegen da kaum etwas für zurück, das ist minimal. So, es geht im Prinzip, muss man so sagen, darum, das Abo abzuschließen und ist nicht der Nutzwert damit verbunden. Warum verhältst du dich denn so mies? Ich sag mal so, ich habe vor 2,5 Jahren, bin ich darauf gekommen, habe ich das Ganze gestartet. Ich war arbeitslos zu der Zeit, so etwas länger. Keine Entschuldigung. Nee, das ist völlig richtig, Domian. Das ist so, ich habe damals versucht, Also du machst das 2 Jahre jetzt schon, das Ganze? 2,5 Jahre. Und hast wie viele Kunden schon reingelegt? Boah, das kann ich dir so, in Kunden kann ich dir das gar nicht genau sagen. Ich kann dir... Hunderte? Ach, Tausende? Das sind mehrere Zehntausend. Mehrere Zehntausend? Ich bin ja auch nicht alleine. Wir sind also mittlerweile eine größere Einheit. Aber dann ist das ja eine Unsumme, was da an Kohle reinfließt bei euch. Davon kannst du ausgehen. Dann hast du in diesen 2 Jahren wie viel verdient? Also wie viel ich persönlich, weil ich kann dir den Umsatz sagen ungefähr, habe ich deinem Redakteur vorhin auch schon gesagt, der Umsatz in diesem laufenden Jahr beträgt sich allein bei uns auf ungefähr 2,6 Millionen Euro. Und wie viel kriegst du davon? Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie das also ungefähr. Welchen Projekten ich will. Ich selber habe im letzten Jahr 500.000 ungefähr verdient. Schmutziges Geld. Richtig, ja. Und ich habe auch erhebliche Probleme mittlerweile damit. Warum machst du es dann? Ja, du kommst da so einfach auch nicht mehr raus, weil du hast dein ganzer Freundeskreis verändert sich, du hast deine ehemaligen Freunde hast du in dem Sinne nicht mehr. Also nochmal die Frage, juristisch kann man eigentlich da nicht richtig vorgehen, weil es, wie du gerade gesagt hast, eine Grauzone ist. Den anderen Leuten, Zeit ist einfach nicht, es passiert überhaupt nichts. Es ist so, du schließt dieses Abo ab. Ohne es zu wissen, letzten Endes bekommst du dann nach 2 Wochen zum ersten Mal eine Rechnung zugeschickt. Ja. Das ist ja interessant, der Tipp, dass du sagst, einfach nicht zahlen, einfach das passiert nicht. Bezahlen, einfach nicht bezahlen. Du bekommst 5, 6, 7 Mal bekommst du eine Mahnung. Mhm. Und da das sind Rechtsanwälte und Inkassounternehmen tätig, die wirklich nur darauf spezialisiert sind. Das sind also Leute, die sehr gutes Geld verdienen. Ja. Und, du machst dich nicht strafbar mit der Sache, die du da machst. Im Prinzip nicht. Es ist natürlich so, dass das immer ein bisschen Auslegungssache ist. Es gibt durchaus eine Welle von Verbraucherschützern etc., die dagegen sagt, das ist alles Täuschung, weil es ja auch letzten Endes darauf hinausläuft. Natürlich, ja, natürlich. Ja, klar, man kann das natürlich auch so sehen, aber im Vordergrund steht die moralische Frage. Ja. Darf man sich so als Geschäftsmann verhalten? Man darf sich natürlich nicht so als Geschäftsmann verhalten. Nee. Ich verstehe nicht, was das für dubiose Verbindungen sind, dass du nicht von heute auf morgen sagen kannst, ich höre damit auf. Zumal du viel cool gemacht hast und es dir gut gehen lassen kannst. Also es ist schon so, du passt deinen Lebensstandard auch entsprechend an. Du musst dir vorstellen, ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen. Ich bin arbeitslos gewesen, Ja, gut, aber das ist doch kein Argument, Mensch. Es ist doch kein Argument, dass dein Lebensstandard dann nicht mehr so gehalten werden kann. Du musst doch in gewisser Weise, also so wie du das jetzt beschreibst und wie du sprichst, hast du ja auch ein ganz schlechtes Gewissen. Ja, und diese Gelder, um nochmal kurz auf den Lebensstandard zu sprechen zu kommen, die gibst du auch wieder aus. Das ist einfach so, du wärst ja kein Leben, du führst ja kein integres Leben, sage ich jetzt mal. Wie hast du es denn verbraten, das Geld? Also ich sag mal, in den ersten 1 bis 1,5 Jahren bist du eigentlich nur dabei, mit deinen Kollegen Party zu feiern, irgendwelche Reisen zu machen, wirklich wie man sich das vorstellt, richtig einen schicken Lebensstandard aufzubauen irgendwo. Also große Autos fährst du? Richtig, ja. Hast du ein Haus und ein Eigentum? Nee, ja, kein Eigentum in dem Sinne, aber... Also du hast nicht mal das Geld irgendwie angelegt, sondern es ist weg. Wenn du heute aussteigen würdest, würdest du wieder fast bei Null anfangen? Kann man fast so sagen, ja. Ich habe also nichts auf der hohen Kante. Das ist einfach nur, es geht fürs Leben irgendwo drauf, fürs Lotterleben, sage ich jetzt mal. Hast du eine Frau oder Freundin? Im Augenblick nicht, nein. Aber habe ich gehabt. Ja. Aber die hat das, war unter anderem auch ein Grund, die hat das nicht mitmachen wollen. Die hat es nicht mitmachen wollen? Nee. Anständige Frau? Ja, jetzt möchte ich auch nochmal appellieren an das Anständige in dir, was ja offensichtlich da ist, sonst würdest du dich gar nicht bei mir melden. Damit radikal zu brechen. So kannst du dir nicht im Spiegel in die Augen schauen. Das ist absolut mies. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leuten du da das Geld aus der Tasche gezogen hast, die wirklich wenig Geld haben und die mit gutem Gefühl das gemacht haben und du sie beschissen und betrogen hast. So. Und ja, da muss man. Ich komme aus der Nähe von Köln. Ja. Hab einen guten Freundeskreis gehabt in dem Sinne. Immer, und da sind natürlich Leute, mit denen habe ich dann auch gebrochen, weil denen kann ich ja selber nicht mehr in die Augen gucken irgendwo. Ne? Ja klar, ja, du hast dich... Da könnte ja jeder von denen dabei sein, der das bei mir da irgendwie so ein Abo abgeschlossen hat. Das musst du jetzt alles ausbaden, was du da angerichtet hast. Das ist kein Argument zu sagen, ich komme aus einer armen Familie. Es ist kein Argument zu sagen, ich war arbeitslos. Es ist kein Argument aber zu sagen... Wie soll ich da mal eben... ich kriege auch keinen Job oder irgendwas in der Richtung mehr, ne? Denke ich mir. Also du kannst auch nicht mehr einfach jetzt als Bürokaufmann wieder arbeiten gehen. Das wird dir nichts anderes übrig bleiben. Sei froh, wenn du einen Job als Bürokaufmann bekommst. Ja. Wenn du ein vernünftiges und anständiges Leben führen möchtest. Das ist doch Dreck, was du da gemacht hast. Ja, ich hatte schon vorher, sagen wir mal, Probleme im Berufsleben, irgendwie das nicht richtig durchgehalten zu haben. Ich weiß es nicht, vom Charakter her vielleicht irgendwie. Ja, das spricht nicht gerade für einen guten Charakter bisher. Ja, aber jeder Mensch hat die Chance, immer wieder neu anzufangen und einen Strich zu ziehen unter das alte Leben und ein neues Leben zu beginnen. Weißt du, das ist deine Chance. Und die kannst du nutzen oder du kannst es sein lassen. Die Sache dabei ist einfach auch gewesen, ich bin nie ein Mensch, ich bin eigentlich kein krimineller Mensch, ich würde keine Banken überfallen oder irgendwie Leute. Ich tue im Prinzip keiner Fliege was zu leide sozusagen, aber das ist so einfach gewesen, weißt du? Das war einfach so, ich habe es mal ausprobiert, so wie wir vielleicht so in der Kneipe auf eine dumme Idee kommt und es hat einfach bombig funktioniert. Nicht sofort am Anfang, aber... Okay, soweit die Erklärung. Ja. Aber das führt uns nicht weiter, wenn wir in die Zukunft gucken. Die Zukunft muss so aussehen, dass du innerhalb von kürzester Zeit alles auflöst, in der Weise, wie du da drin hängst und rausgehst. Ja. Ohne ein Aber. Na, da hast du recht, Tommy. Also im Grunde hast du da vollkommen recht mit. Und wahrscheinlich musst du in der Tat dann von ganz vorne anfangen, auch mit dass du einen neuen Freundeskreis dir aufbaust, neue Menschen. Denn die Kontakte, die du da jetzt, ist das eigentlich ein Konsortium, eine größere Firma, die das macht und du bist Teilhaber? Ja, ja. Kannst du dir im Grunde genommen so vorstellen. Also es gibt verschiedene Betreiber, es gibt sicherlich auch welche, die unabhängig voneinander sind, es ist nicht eine große Gruppe oder sowas, aber man findet sich da schon zusammen, weil du musst dir auch vorstellen, die Inkasso-Unternehmen leben davon. Es gibt ganze Rechtsanwälte, Inkasso-Unternehmen, die nur von diesen Mahnungen leben. Mhm. Und das ist schon letzten Endes, führen dann schon die Stränge für denselben Leuten häufig. Ne? Okay, das heißt, diesen ganzen Bereich der menschlichen Kontakte kannst du in den Müll kippen. Ja, es sind auch sehr viele Arschlöcher dabei einfach. Ja. Ne? Nicht alle, aber es gibt genug also, Leute. Also, weißt du, Sascha, Einsicht finde ich gut, habe ich Respekt vor. Aber nur labern bringt auch nichts. Da muss dann auch eine Tat folgen. Und die Tat muss dann auch rigide sein in dem Fall. Nur das würde mich in dem Fall, in deinem Fall jetzt auch wirklich überzeugen. Ja, du hast ja vollkommen recht. Ich habe mich im Grunde für mich selber ja auch innerlich schon entschieden, dass ich kann auch selber teilweise nachts nicht richtig schlafen, weil ich ja denke irgendwie, nicht weil ich jetzt Angst vor irgendwie Konsequenzen hätte rechtlicher Natur, sondern eben vom Gewissen her auch. Ne? Weil ich habe schon auch ein Gewissen. Ne? Nun kann man ja zumindest froh sein, dass du keine Menschen in ein existenzielles Unglück gestürzt hast. Es sind 200 Euro, das ist für viele Leute viel Geld. Ja. Aber es haben sich nicht Menschen wegen dir tief verschuldet. Das ist nicht passiert. Nein, das nicht. Und wie gesagt, ich möchte auch nochmal den Tipp geben an die Leute, einfach wenn ihr sowas ist, überprüft das. Seid nicht so gutgläubig, sondern man kann bei Google immer über jedes Projekt sofort was finden. Mhm. Wenn man es gibt ja zahlreiche Webseiten, es sind allein bei uns 150 Webprojekte, die da die Abos verkaufen. Und dann sollen die Leute sich an die Verbraucherzentrale wenden und im Zweifel einfach gar nicht bezahlen. Absolut, guter Tipp. Verbraucherzentrale und nicht einfach zahlen. Nicht bezahlen, da wird niemand ein Gerichtsverfahren anstreben. Wir haben alles besprochen, was man besprechen kann. Jetzt musst du handeln, finde ich. Ja, hast du vollkommen recht. Ein Mann, ein Wort, ich hoffe. Domin, ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Alles Gute, tschüss, Sascha. Wir haben 1.42 Uhr und herzlich willkommen, sage ich, zu Kai. Kai ist 26. Guten Morgen, Kai. Hallo, Domian, grüß dich. Hallo, Kai. Um was geht's bei dir? Ich komme aus Braunschweig und ich war viele Jahre lang Hooligan in Braunschweig. Vier Jahre? Viele Jahre. Von 18 bis 25 circa, also das ist jetzt anderthalb Jahre her, dass ich hinter mir gelassen habe. Und das ist halt... wie gesagt, der Kern, ich habe halt dann irgendwann geschafft, hinter mir zu lassen. Wie kam das? Ich meine, wenn man in dieser Szene drin hängt, hängt man auch in der Szene drin, hat die Freunde. Wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen? Das ging halt eigentlich nur dadurch, dass ich das halt radikal alles abgebrochen habe. Also, haben die das akzeptiert und haben die Freunde das so hingenommen? Natürlich eher weniger. Also da wurde halt auch schon gegen mich dann gepöbelt und ich wurde halt auch bedroht. Und ist man auch mit Gewalttätigkeiten gegen dich vorgegangen? Nein, weil ich dann halt auch irgendwann, also ich bin halt auch aus der Stadt weggegangen. Mhm. Aber es war halt einfach ein harter Schritt, das halt so viele Jahre dann halt das Leben bestimmt hat irgendwo. Erzähl uns doch mal, die wir da nicht so vertraut mit sind, was so ein Hooligan in der Regel so tut. Naja, also wie gesagt, das ist halt beim Fußball und dann... Ja, dann geht man halt zum Spiel und versucht dann halt irgendwie die gegnerischen Fans irgendwie sich mit denen zu prügeln. Darf ich einhaken? Also es geht in erster Linie gar nicht um den Fußball, um das Spiel, sondern es geht darum, die Fans des Gegners zu verprügeln. Ja, aber halt auch nur, weil man halt für Braunschweig einstehen möchte. Ne? Also ja, okay, das sind halt die Sprüche. Ja, klar. Also ihr habt richtig eingedroschen auf die anderen Leute, auf die Fans. Ja. Waren das Fans oder waren das auch Hooligans von anderen Vereinen? Das waren dann meistens auch die Hooligans von den anderen Vereinen. Das heißt, das ging da richtig hart zu? Ja, also es ist halt auch halt ein Geben und Nehmen gewesen. Also man hat selber halt auch ausgeteilt, aber halt auch eingesteckt. Mhm. Hast du deines Wissens nach mal in all den Jahren oder sogar öfters Männer, sind ja nur Männer, ne? Ja, genau, sind nur Männer. Schwer verletzt? Kann man halt nicht sagen, weil man das halt nicht sieht. Ne? Also man ist halt nicht bei denen dabei geblieben, um dann halt zu gucken, was bei denen passiert ist. Bist du mal schwer verletzt worden? Ja, auf jeden Fall. So, dass du im Krankenhaus warst? Ja, was? Auch mehrere Tage. Was hat man... Ja, das ist halt auch ziemlich heftig gewesen. Da wurden wir halt überfallen von Hannoveranern. Mhm. Und wie man dann halt so in der großen Klappe ist, dann habe ich halt zu dem einen geschrien, ich fick dich in den Arsch. Das ist halt auch eine heftige Beleidigung. Mhm. Und also als man aufeinander zugerannt ist und ja, dann hat es halt geknallt und dann ich dann am Boden lag, meinte der dann halt so, ja, du hast doch hier dieses große Maul gehabt von wegen Schäppchen Arsch und so, und dann hat der ja, ist halt auch, der hat dann halt mit dem Stock quasi, also mit dem Schlagstock, hat er dann quasi versucht, dann anal in mich einzudringen. Oh. Verletzte, halt, hast du Verletzungen gehabt? Ja, das ist halt ein Riss gewesen und ein Darmriss. Ein Darmriss, also die quasi der Schließmuskel wurde halt, weil der halt dann halt auch ziemlich brutal gestochert hat und so und dann halt auch innere Verletzungen und so. Und damit lag ich dann halt auch im Krankenhaus dann. Also man muss sich das halt so vorstellen, dass ich dann halt so knapp 5 Tage nur auf dem Bauch liegen konnte. Und das hat halt auch fürchterlich wehgetan. Ist mir schon klar, das ist hoch lebensgefährlich. Ja. Daran hättest du auch sterben können. Na, so habe ich das noch nicht gesehen, aber es war halt für mich in dem Moment. Ist das also auch so eine Demütigung, ja klar, unfassbar. Ja. Wie viele Jahre danach warst du denn noch Hooligan nach diesem heftigen Vorfall? 2 circa. Danach ist man doch wahrscheinlich dann noch aggressiver, oder? Ja, es hat halt auf jeden Fall den Hass geschürt, ne? Aber das ist halt, ich habe auch nicht die Möglichkeit gehabt, mich an der Person dann irgendwie noch zu rächen oder so. Hast du irgendwie mal Konflikt mit der Polizei gehabt? Da habe ich mich eigentlich immer relativ gut drum gedrückt. Also das ging eigentlich nicht so richtig. Also ich musste auch nie ins Gefängnis oder so. Es gibt doch sicher auch bei den Randalen Verhaftungen, weil die Polizei ist ja dann doch gegenwärtig. Ja, aber das ist, wie gesagt, da bin ich eigentlich immer gut von weggekommen. Mhm. Kannst du uns erklären, warum jemand so aggressiv ist, dass er sich darauf freut, zu einem Fußballspiel zu gehen und letztendlich nichts anderes im Sinn hat, als die gegnerische Mannschaft oder die Fans, die nicht die Mannschaft, aber die Fans oder die Hooligans zusammenzuprügeln. Woher diese Aggressivität? Na, das ist halt auch eine Frage, die ich mir auch oft gestellt habe, wo das bei mir herkommt. Und ich weiß es gar nicht. Also das war halt einfach so da in mir, ne? Auch als ich groß geworden bin. Also ich bin ja auch Braunschweig groß geworden und war halt auch schon, als man jung war, auch oft Stress, dann, weiß ich nicht, zum Beispiel mit anderen Jugendbanden oder sowas. Wie bist du denn, bist du durch andere Jugendbanden dann auch in diese Szene reingekommen? Nee, weil ich halt, mein Vater ist immer zu Braunschweig gegangen und ich bin dann halt auch sehr früh, so mit 14, dann halt immer schon mit zu Braunschweig. Als normaler Fan? Als normaler Fan und dann habe ich halt immer die Leute halt in der Kurve gesehen und das waren dann halt für mich die starken Männer und Vorbildfunktion, ja, genau, genau. Hast du denn manchmal nach solchen schlimmen Attacken, wenn ihr euch die Köpfe zusammen eingeschlagen habt und wenn du nach Hause gegangen bist und irgendwann alleine zu Hause auch warst und die Jungs alle weg waren, gab es da mal ein schlechtes Gewissen oder warst du dann immer so in der Wut und... Später, also es kam halt erst viel zu spät. Also am Anfang hat man sich dann halt immer wie King Louis gefühlt, aber dann gegen Ende war es dann halt einfach wirklich heftig. Das ist ja ein ganz primitives Verhalten, was da abgeht. Ja, und das ist halt, weiß ich nicht, gerade nachdem das da passiert ist, mit wo ich da danach im Krankenhaus lag, da wird es halt eine Zeit lang nochmal richtig schlimm und dann habe ich irgendwann halt angefangen zu begreifen, dass das, was mir passiert, ja nur eine Reflexion war. Genau, lass uns jetzt darüber mal sprechen. Du bist jetzt 26 und warst bis 25 Hooligan. Das heißt, du bist ein Jahr jetzt draußen. Was ist da in deinem Kopf abgegangen, dass du gesagt hast, ich will hier raus? Naja, das war halt, das nicht mehr, also ich konnte das halt einfach selber nicht mehr tragen. Gab es einen Eindruck oder ein Ereignis, nachdem du gesagt hast, es geht nicht mehr? Ich denke mal, im Endeffekt war das geschilderte Ereignis das schlimme Ereignis und das habe ich halt so lange wie es geht versucht irgendwie wegzuschließen. Ja, und ich denke mal, das ist halt erst viel zu spät gekommen. Ja. Bist du dann, war das so eine Entscheidung von heute auf morgen? Nein, oder? Das war auf jeden Fall ein langer Prozess. Schleichender Prozess. Ja, auf jeden Fall, weil ich halt auch, wie gesagt, alle meine Freunde dort hatte. Ja, in der Szene, ich hatte meinen Lebensgefährten dort. Deinen Lebensgefährten? Ja, genau. Du bist schwul? Richtig, ja. Ach, es gibt schwule Hooligans? Ja. Werden die akzeptiert in der Szene? das war nicht so richtig öffentlich. Also ich weiß, dass es in Braunschweig mehrere gibt, wie das in anderen Städten ist, weiß ich nicht, aber. Also das wundert mich sehr. Ich hatte gedacht, das ist so eine Macho-Gesellschaft, dass da ein Schwuler sofort niedergeknüppelt wird. Ja, aber auch Schwule können Machos sein, das ist ja gar nicht klar. Ja, klar, klar. Ja, ja. Aber wie gesagt, es wurde halt auch nicht so an die große Glocke gehängt. Aber irgendwie. Die anderen wussten es schon irgendwie, man hat es nicht thematisiert. Ja, es wurde halt so ein bisschen totgeschwiegen, ne? Das ist ja interessant. Und dein Freund? Was ist mit dem heute? Das weiß ich nicht. Also der ist noch da. Ja. Der ist auf jeden Fall nicht mit dir rausgegangen. Nein, der ist halt quasi auch so der Anführer. Und dadurch war das halt für den nicht möglich, mit mir zu gehen. Ja, also das ist dann halt auch relativ schade auseinandergegangen, weil ich halt die Zeit, auch wo ich da war, gedacht habe, mit dem möchte ich halt auch wirklich dann einfach bis ans Ende gehen. Mhm. Und er musste halt da bleiben und also umso toller finde ich dein Verhalten. Allein schon eigenständig dich zu überlegen, da rauszugehen und es zu tun, finde ich schon super. Und sich dann auch noch von seinem Freund zu trennen, von dem Partner. Das ist natürlich, oder das zu riskieren, dass die Trennung passiert. Und das war ja dann in eurem Fall so. Ja, das Ding ist halt, das musste halt so radikal passieren, weil ich halt ganz genau wusste, wenn ich das jetzt irgendwie versuche, das nicht mehr zu machen, aber trotzdem noch mit ihm zusammenbleibe oder so. Hm. Das kann ja nicht gut gehen. Aber habt ihr beiden, hat er denn nicht versucht, er war nun dein Partner, da geht man ja noch ganz anders miteinander um, auf dich einzuwirken, nach dem Motto, komm doch. Ja, natürlich. Und wie hast du es ihm erklärt? Das ist halt, ich sag mal, wenn man mit jemandem liebt und mit dem zusammen ist, dann spricht man mit dem ja ganz anders. Hm. Und er ist ja auch gar nicht so, wie er, sagen wir mal, so ist, wenn er halt Gewalt ausübt. Er ist ja eigentlich auch ein lieber Mensch. Und ich glaube, also er hat mich dann halt auch immer beleidigt, wenn ich ihn versucht habe, das zu erklären. Aber ich glaube, innerlich hat er es trotzdem verstanden irgendwie. Ah ja. Und hat dich dann irgendwann in Ruhe gelassen, aber ihr wart dann getrennt? Naja, ich bin halt relativ schnell und brachial halt gegangen. Mhm. Also ich war dann halt auch mit neuer Handynummer und also richtig. Mit allem drum und dran. Mhm. Also ich habe jetzt auch seit garantiert einem Jahr nichts mehr von ihm gehört. Ist dir dann dieser radikale Schritt, ist er dir dann schwer gefallen, als du ihn gegangen bist? Ja, auf jeden Fall. Hm. Auf jeden Fall. Und wie siehst du das? Aber ich weiß halt, das Ding ist halt, zu wissen, was richtig ist oder sich seinen Trieben hinzugeben. Mhm. Ja, natürlich reizt es mich, also manchmal juckt es mir immer noch in den Fingern. Mhm. Und ich vermisse ihn halt auch. Mhm. Ja. Ist es dir denn gelungen, jetzt in diesem einen Jahr, wo immer du auch jetzt lebst, das sollst du jetzt auf keinen Fall sagen, so ein paar neue Leute kennenzulernen, einen neuen Kreis aufzubauen? Ein bisschen, ja. Aber ich bin halt auch jetzt seitdem nicht mehr mit der breiten Brust unterwegs wie damals. Mhm. Und deswegen. Aber du bereust nicht, was du gemacht hast. Also, dass du weggegangen bist, meine ich. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und ich hoffe halt auch, dass er es noch schafft. Und ich glaube da eigentlich auch ganz fest dran, ja. Ach so, das heißt, da gibt es noch eine Hoffnung, dass ihr nochmal zueinander finden könntet? Das glaube ich nicht mehr, aber ich wünsche ihm halt, weil ich halt diesen Mann auch halt auch liebe, und er mich halt auch geliebt hat. Ja. Und ich hoffe halt, dass er es auch immer noch tut. Ja, glaube ich halt trotzdem, dass er das auch noch schaffen kann. Was würdest du denn raten, wenn uns jetzt, und ich bin sicher, das ist der Fall, dass uns auch ein paar Jungs aus der Szene zuhören? Ja. Die vielleicht auch irgendwie tief in ihrem Inneren nicht mehr so ganz glücklich damit sind. Was rätst du denen? Was sollen sie tun? Also wenn jetzt tatsächlich da draußen halt Fans von Braunschweig sind, die das halt hören. Das muss nicht Braunschweig sein. Es gibt ja von allen Vereinen Hooligans. Ja, denk daran, was wichtig ist und nicht was, oder wie soll man das am besten sagen? Man muss sich entscheiden zwischen dem einfachen und dem richtigen Weg. Ja. Und ihr müsst halt anfangen, den richtigen Weg zu gehen und nicht den einfachen. Und wie überzeugst du die Jungs, dass dein Weg der richtige Weg ist? Ich bin kein Prediger. Ich kann überzeugen durch Worte. Ich kann es einfach nur vorleben. Hm. Ja, sicher. Weil dieser andere Weg ein ganz martialischer Weg ist, ein ganz primitiver Weg, verbunden ist mit großen Gefahren, dass man andere Menschen vielleicht zu Tode prügelt oder vielleicht in eine Behinderung reinprügelt oder selbst so etwas erfahren muss. Du hast es ja nur erfahren. Ja. Und es geht ja um nichts. Es ist ja reine Aggressions... das Auskotzen von Aggression. Man muss es ja so krass sagen. Ja. Ja. Und wenn man Aggressionen hat, dann sollte man sich die vielleicht irgendwie anders versuchen zu kanalisieren, indem man irgendwie Kampfsport macht oder ja. Irgendwie irgendwas anders halt. Ja. Ich sag mal, es ist ja nun auch so, dass jetzt auch im Nachhinein sagen muss, auch diese Geschichte, wo ich dann im Krankenhaus war, das hat ja nachhaltig auch einfach mein Sexualleben zerstört. Mhm. Weil da lief nichts mehr. Oder eine ganze Weile nicht mehr war alles. Eher schlecht als recht, ja. Ja, verstehe. Kai, danke für deinen Anruf. Das fand ich interessant und ich habe Respekt vor deiner Entscheidung und auch vor der Energie, die dahinter steckt. Sehr, sehr gut. Darf ich noch fragen, was du jetzt so beruflich machst? Ich bin Speditionskaufmann. Ah ja, sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Glück und alles Gute. Ja, Domian, ich wünsche dir auch alles Gute. Danke für den Anruf. Tschüss. Ja, schöne Nacht noch. Tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist Annika, 23. Guten Morgen, Annika. Guten Morgen, Domian. Hi, jetzt haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir legen mal noch los. Um was geht's? Ja, und zwar geht's darum, ich und mein Freund, wir sind halt Opfer von diesen ganzen Abzockfirmen geworden. Ah. Mein Freund, der musste deswegen in Privatinsolvenz gehen und das belastet mich natürlich ziemlich, weil ich bin selber arbeitssuchend, kann aufgrund meiner psychischen Störung auch nicht arbeiten gehen, muss für seine Schulden hauptsächlich mit aufkommen. Also, und ich finde es echt scheiße, weil diese Firmen, die sehen einfach nicht, wie die das Leben von anderen Leuten kaputt machen. Also das ist eine Reaktion auf den Anruf von Sascha vorhin, der so eine Firma betreibt. Wie viel Schulden hat denn dein Freund durch eine solche Abzockfirma jetzt gemacht? Also die Hauptabzockfirma beläuft sich mittlerweile auf 10.000 Euro. 10.000 Euro? Und das sind nur Gewinnspiele, die nie angemeldet wurden von uns. Hauptsächlich Internetgewinnspiele, was gar nicht machbar ist, weil wir gar keinen laufenden Internetanschluss haben. Also es ist schon richtig fies und die kommen richtig mit Kontofändungen, mit allem drum und dran. Habe ich jetzt nicht verstanden. Wie ist es zu diesem Kontakt gekommen? Was hat dein Freund gemacht? Ja, gar nichts. Wir hatten einfach einen Brief im Briefkasten von irgendeiner Firma. Ja. Wir sollen bitte 200 und überweisen für so dies und dies Gewinnspiel in der Zeit von da bis da. Mhm. Und wir haben das einfach ignoriert. Wir haben gesagt, ja, Werbung, was weiß ich, was sie von uns wollen. Mhm. Und es wurde halt immer mehr. Dann kamen Mahnungen, dann kamen Mahnbescheide. Also ihr habt nichts überwiesen? Nee, wir haben nichts überwiesen. Die haben immer wieder abgebucht. Wir wussten nicht, wo die Kontodaten her haben. Die haben auch bei uns angerufen. Wir haben jedes Mal gesagt, was wollen sie von uns? Wo haben sie unsere Kontodaten her? Wohin? Die haben von eurem Konto Geld abgebucht? Ja, und wir haben das immer zurückgebucht, weil wir sehen ja nicht ein, dass wir was bezahlen, was wir nicht gebucht haben. Und dadurch haben die natürlich Mahnungen geschickt, Mahnbescheide. Wir sind in Widerspruch gegangen. Ja, wir hatten keine Beweise. Die kamen halt nur mit einer E-Mail-Adresse um die Ecke und das muss denen gereicht haben. Jedenfalls sind die damit durchgekommen. Aber spätestens nach der zweiten oder dritten Abbuchung hätte man doch sofort die Polizei einschalten müssen. Ja, das Problem ist ja, wir wussten ja auch nicht, wir haben mittlerweile rausgefunden, dass die Firma wahrscheinlich aus Zypern kommt. Und es sind ja nicht nur Gewinnspiele, wenn es das nur wäre, es sind ja auch pornografische Sachen, wo wirklich nachweislich ist, dass wir, ich meine, wir sind Deutsche, wir wohnen in Deutschland und wir haben es ja nicht nötig, uns Pornos aus den Niederlanden oder von sonst wo anzugucken. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habt ihr gar nichts gemacht, sondern da wurde einfach Geld abgebucht? Wir haben die Firma angeschrieben, haben gefragt, was soll das, haben versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Wir wurden immer wieder vertröstet. Irgendwann haben wir dann gesagt, da waren es bei 300 und. Da haben wir gesagt, jetzt haben wir die Schnauze voll, weil die haben einen Vollstreckungsbescheid erwirkt gehabt. Wir haben gesagt, okay, wir zahlen das Geld. Ich bin selber Erzieherempfänger, er kriegt nur Krankengeld, weil er jetzt kann er wieder arbeiten. Mhm. Aber läuft natürlich alles an. Da habe ich das Geld bezahlt. Dann kam die nächste Rechnung. Es sind weitere Kosten in Höhe von aufgelaufen. Es wurde immer mehr. Die hören auch nicht auf. Ich kann das gar nicht verstehen. Und da haben sich jetzt 10.000 Euro aufgehäuft, die abgebucht haben von euren Konten. Ja, das Geld ist natürlich immer wieder zurückgeflossen, aber das ist es halt, was die haben wollen. Und ich finde das total schlimm, weil ich bezahle im Moment für seine Schulden hauptsächlich und ich schaffe das einfach nicht aber mehr. Aber ihr seid in Kontakt mit der Polizei? Nein, wir sind jetzt Kontakt mit der AWO wegen der Privatinsolvenz und ich weiß, dass sich die Polizei mittlerweile dafür interessiert. Das Problem ist natürlich, die kriegen die Hintermänner nicht. Die können in dem Moment nicht wirklich was gegen machen. Ja. Weil gegen die Firma, also wir haben uns angeschlossen an eine Sammelklage gegen diese Firma. Verstehe. Wir sind da nicht die Ersten, aber es passiert halt nichts, weil es eine rechtliche Grauzone ist. Ja. Annika, die Sendung ist gleich rum. Aber du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass es dir auch nicht gut geht. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Bis gleich. Danke. Ihr Lieben, Michael Ochs war in der Technik. Bis die